Aus Anlass des Tages des leuchtenden Sterns sandte der Generalsekretär der laotischen Revolutionären Volkspartei und Präsident der Demokratischen Volksrepublik Laos, Punyang Wuradzi, dem Genossen Kim Jong-un einen Blumenkorb. Am 10. Februar übergab der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Demokratischen Volksrepublik Laos in der TVRK, Ponkam Intapuari, einem zuständigen koreanischen Mitarbeiter den Blumenkorb für Kim Jong-un.